Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Laufen, Liebe, Erdnussbutter in der Wechselzone, Folge 1. An meiner Seite am virtuellen Tisch, zu meiner Linken, der vor kurzem erfolgreich absolvierte Hamburg-Marathonläufer Niklas. Hallo, moin. Zu meiner Rechten, der... Ja, nennen wir ihn Daniel, der aber auch sich als Hermann manchmal outet, denn er hat den Hermannlauf erfolgreich absolviert. Hey ho, Ibims. Der Daniel, genau. Und last but not least, leider mit noch keinem Wettkampf in dieser Saison, der Adrian. Hi, hi. Ja, das hole ich bald nach. Genau, bald ist es soweit. Und ich bin auch da, der Lukas. Gut, wir haben heute eine kleine Sonderepisode und der Adi wird uns mal ein bisschen einstimmen. Ja, genau, eine Sonderepisode, gutes Stichwort. Wir haben ein kleines Podcast-Crossover, wie der Lukas schon schön in der Einleitung vorgestellt hat. Der Niklas und der Daniel von Laufen, Liebe, Erdnussbutter sind zu Gast und wir haben uns gedacht, wir machen ein bisschen was gemeinsam, da sie schon hin und wieder in ihren Episoden die Lust am Triathlon bekundet haben. Und da haben wir uns mal gedacht, ja, wir schließen uns mal zusammen und quatschen mal ein bisschen darüber. Ja. Jungs, habt ihr Fragen diesbezüglich oder? Ich fange einfach mal an. Tatsächlich ist für mich ja das ganze Triathlon-Thema eine große Frage an sich. Du hattest ja im Vorfeld gebeten, dass wir uns mal kurz Gedanken machen. Mhm. Und tatsächlich die größte Frage und wahrscheinlich auch die am schwersten zu beantwortende Frage für mich gleich zu Beginn: Warum? warum ausgerechnet Triathlon? Warum? Ich erschlage euch gleich einfach mit meiner großen Frage, mit der großen Frage. Aber warum fokussiert ihr euch nicht auf eine Sportart, sondern sagt gleich, wir machen alles drei? Seid ihr euch in allen dreien so sicher oder klärt uns auf? Okay. Ich fange einfach mal an. Ich für meinen Teil muss sagen, ich liebe den Ausdauersport an sich. Also ich wäre, glaube ich, mit einer Sportart einfach nicht glücklich geworden auf Dauer. Ich suche auch ständig irgendwelche neue Herausforderungen. Das hat sich schon auch direkt zu meiner Läuferkarriere, sage ich mal, schon gezeigt. Nach meinem ersten Marathon habe ich schon mal direkt nach was, nicht was Neuem, aber nach was geschaut, was kann ich denn noch? Ne? Und da ich sowieso immer nebenher Radfahren oder Schwimmen gegangen bin, hat sich das halt mit Triathlon ergeben. Genauso halt mit Mountainbiken. Mein Ding ist halt, ich liebe einfach diese Vielfalt. Nur Radfahren oder jetzt nur zu schwimmen oder nur zu laufen, denn mehr auf Dauer, glaube ich, da wäre ich, glaube ich, auf Dauer nicht so ganz glücklich. Ich zu meinem Teil kann mich eigentlich nur anschließen. Es ist einfach wirklich diese Vielfalt an Sportarten auszuüben. Ich glaube, ich meine, als Kinder fahren wir alle ja Rad. Irgendwann habt ihr ja auch angefangen zu laufen. Ja, und das verbindet man irgendwie. Dann kommt noch Schwimmen dazu und dann hat man schon ja einen Triathlon. Und irgendwie diese Faszination an diesen drei harten Ausdauersportarten zu kombinieren und das zu bestehen, macht auch so seinen Reiz, finde ich. Also das ist einfach irgendwie cool, wenn man das danach gefinisht hat und ich denke mal, wenn man dann Ironman oder sowas gefinisht hat, dann ist man noch stolzer. Ich glaube, das ist eins der härtesten Sachen, die man im Ausdauersport machen kann. Also dabei kann ja Adi dazu noch was sagen. Ja, klar. Aber selbst da geht es noch weiter. Also ein Ironman ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber gut, das sind da ja richtig extrem Hardcore-Sachen. Da bin ich dann jetzt auch nicht mehr so zu haben. Aber das war es im Prinzip jetzt. Ich mag einfach jeden Tag mal eine andere Sportart zu machen. Ja, das lebe ich voll aus, ja. Kann ich tatsächlich absolut nachvollziehen, aber die Frage, die ich mir stellen würde, wenn ich dann an eurer Stelle wäre, Also, oder vielleicht bin ich da auch einfach, was das angeht, zu verbohrt, aber was ich mich fragen würde, wäre, wenn ich mein Training jetzt fokussieren würde, nur aufs Schwimmen oder nur aufs Laufen oder nur aufs Radfahren. Dadurch, dass ihr ja alles relativ ausgewogen können müsst, seid ihr ja wahrscheinlich in einer Disziplin nie komplett an der Leistungsgrenze. Reizt euch das nicht herauszufinden, wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr würdet euch komplett aufs Lauftraining fokussieren, was ihr da erreichen könntet? Lukas, bist du zuerst? Ich überlege noch, du kannst gerne anfangen. Okay. Ja, oder ich sag mal, jein. Klar, einerseits hast du recht, das reizt mich schon zum Teil, gerade jetzt beim Schwimmen. Beim Laufen habe ich es mal versucht, aber gerade von den drei Disziplinen ist Laufen klar die Schwächste. Da bin ich halt so, sage ich mal, Durchschnitt. Ne? Beim Schwimmen würde mich das schon irgendwie reizen, zu gucken, weil ich weiß, dass ich halt mit relativ wenig Training schon in der Vergangenheit recht passable, in Anführungsstrichen, Zeiten aufgestellt habe. Aber wie gesagt, auch da, also ich habe mich ja über ein paar Wochen für Rot, für eine Staffel, wo ich Schwimmer war, vorbereitet. Und da habe ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt 8 Wochen waren oder 10 Wochen, irgendwas um den Dreh. Da bin ich fast nur geschwommen. Irgendwie einmal die Woche vielleicht mal laufen oder Radfahren gewesen. Ansonsten war es nur alles andere Schwimmen. Und danach war ich aber auch froh, dass das rum war. Dann konnte ich halt wieder was ich entweder Mountainbiken oder halt laufen, so viel ich dann halt jetzt auch wollte. Deshalb, also ich weiß das von mir, dass das für eine Zeit lang ist das okay, sich da jetzt irgendwie so für 8 Wochen auf irgendwas zu konzentrieren oder 10 ist für mich okay, aber jetzt über so Jahre irgendwas aufzubauen, um jetzt zu gucken, ich sage jetzt mal Marathon unter 3 Stunden, das, ja, ich weiß es nicht. Also da bin ich einfach zu unruhig, zu hüppelig. Ja. Also ich muss dazu sagen, also wenn es um persönliche Ziele geht, wie du gerade sagst, Marathon unter 3 Stunden, würde ich, also das würde ich vielleicht sogar, wenn ich vielleicht meinen nächsten Marathon mich nochmal verbessere auf meinen 3:30, was ich auf 3:15 oder sowas, dann würde ich vielleicht sogar das versuchen, mal anzugehen, aber im Großen und Ganzen jetzt wirklich mich nur auf einen Sportart zu konzentrieren, ist irgendwie, finde ich, nicht reizvoll für mich. Also ich mache ja gerne verschiedene Sachen auch. Also ich mache ja auch zum Beispiel auch Treppenläufe oder Hindernisrennen, das ist momentan ganz angesagt bei mir. Ja, also ich bin da gerne vielfältig. Man muss aber auch sagen, dass das habe ich schon oft, gerade als ich noch Anfang 2000 da so mehr in der Triathlon-Szene war als jetzt, ich habe schon oft beobachtet, dass viele Triathleten jetzt gerade zum Beispiel beim Laufen, wenn sie wirklich riesen Radumfänge gefahren sind, auch beim Laufen besser geworden sind, dass sie auch da jetzt in zum Beispiel, was weiß ich, über einen Halbmarathon oder so ihre Bestzeiten aufgestellt haben. Wisst ihr, wie ich meine, dass sie das halt durch dieses Kombinationstraining trotzdem irgendwie in eine anderen Sportart besser geworden sind. Ja. Das ist, ja klar, macht ja durchaus Sinn, weil die Muskelbelastung ja dann gerade auch beim Radfahren und Laufen meiner Meinung nach doch Ja. vielleicht nicht komplett ähnlich, aber zumindest vergleichbar sind. Aber bei mir schwebt das tatsächlich im Kopf, wenn ich dann. Es kann natürlich tatsächlich an meiner verbohrten Art liegen, aber mir schwebt das tatsächlich so vom Kopf, wenn ich sage, ich gehe jetzt 4-mal die Woche laufen und ersetze dann 2 Einheiten durchs Radfahren und denke dann, natürlich bringt mir das auch was und gerade für meine Gesamtausdauer ist das nicht verkehrt, aber ich denke dann, ah, die Kilometer, die du jetzt laufen würdest, das würde mir dann spezifisch auf das, aber dafür bin ich halt auch Läufer, würde mir das vielleicht mehr bringen, Klar, wenn ich das das, fokussieren würde. ja, das kann ich auch, das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, deshalb, ich meine, klar, besser beim Laufen bist du im Endeffekt durchs Laufen. Ne? Also je mehr Kilometer du machst und wenn deine Knochen das mitmachen und so weiter, dann klar, dann funktioniert das. Klar. Ja. Habt ihr Kann ich denn voll und ganz nachvollziehen. Ja. bei den drei Sportarten, würdet ihr sagen, ihr habt da wirklich eine von den drei Disziplinen, die macht ihr nur mit, weil es halt dazugehört, oder habt ihr wirklich an allen drei Disziplinen den vollkommen Spaß oder geht ihr da an allen drei Disziplinen voll auf? Definitiv. Also ich habe da an allen drei Teildisziplinen Spaß und da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, jetzt ins Wasser, nee, muss das sein oder jetzt laufen, nee, kein Bock drauf, überhaupt nicht. Also alles drei macht voll Bock, ja. Ja, würde ich auch sagen. Also trifft auf jeden Fall zu, dass ich finde, wenn du jetzt so einen Triathlon machst und du magst eine der Sportarten nicht so wirklich, jetzt sag ich mal Schwimmen, sagen ja viele, da haben so viele Defizite und so, dann kann man auch einen Duathlon machen. Also im Endeffekt, glaube ich, muss man ja auch die Sportart mögen oder die Sportarten mögen, damit man das auch wirklich ausüben kann. Also ich persönlich schwimme sogar recht gerne und ich sag mal so, wenn irgendwann im Wasser denkt man, dann freut man sich schon aufs Fahrradfahren, weil dann ist so die nächste Disziplin so ein bisschen, dann das Radfahren ist ja meistens immer das längste und dann irgendwann auf dem Rad denkst du, ach, gleich geht's ans Laufen, na, dann hast du nicht mehr weit und dann ist es vorbei, ja, und dann, also irgendwie freut man sich immer auf die andere Disziplin dann noch. Ja, ja, vor allem, man ist dann so ja, so auch neugierig und angespannt, okay, jetzt gerade so jetzt auf den längeren Distanzen, wie jetzt irgendwie Mitteldistanz oder Ironman, weißt du, du bist jetzt, was weiß ich, fährst ja 3-4 Stunden Fahrrad und dann denkst du dir, okay, jetzt geht's gleich zum Laufen, jetzt, ja, hoffentlich sind die Beine gut oder ich bin mal gespannt, wie die Beine sind, wie es läuft. Das macht auch so ein bisschen den Reiz bei der Sache. Also es ist schon ganz cool, dieses Gefühl. Dann nehmt ihr mir tatsächlich die nächste Frage, die ich mir ausgedacht habe, ein bisschen vorweg, weil ich habe mich gefragt, letztlich, wenn ich mich dann, ich sag mal, aus meiner Perspektive durch den See gefehlt habe, und dann wäre es für mich tatsächlich eine ungewisse, oh Gott, wie fühlen sich gleich auf dem Rad die Beine an? Und dann noch schlimmer, wie fühlen sich nach dem Rad dann beim Laufen die Beine an? Finde ich tatsächlich cool, dass ihr da mit so einer positiven Euphorie oder Neugierde drauf blickt, weil ich wäre erstmal skeptisch und würde wahrscheinlich meinen Beinen erstmal nicht vertrauen, bis ich meine ersten drei Schritte auseinandergesetzt hätte. Ja, ja, das ist auch so. Also das ist wirklich, das ist eine Wundertüte. Ne? Also manchmal denkst du dir so beim Fahrradfahren, um Gottes Willen, jetzt noch laufen, die Beine, die sind jetzt schon mal explodieren. Und dann gehst du auf die Laufstrecke und nach 2-3 Kilometern sind die Beine auf einmal freigelaufen und es geht super. Und es geht ja auch irgendwie andersrum, weißt du, wo du denkst, oh, das irgendwie fühle ich mich richtig gut drauf und dann geht das irgendwie so zäh beim Laufen. Also schon alles gehabt, schon alles erlebt. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist immer so die Vorfreude auf die nächste Disziplin, weißt du, am Ende vom Schwimmen aufs Radfahren, am Ende vom Radfahren aufs Laufen. Und ja, nach dem Laufen dann halt aufs ein Bierchen oder so. Alkoholfreie Bierchen, wohlgemerkt. Genau. Ja, was anderes kriegst du da ja nicht. Ja, ich wollte dazu noch sagen, zu einer Frage, also ich sag mal, wenn du irgendwann mal einen Triathlon machen möchtest und du kommst aus dem Wasser, dann wirst du so ein bisschen Kreislaufprobleme haben, weil das, glaube ich, hat am Anfang jeder. Also das ist ganz, ganz ungewohnt, aus dem Wasser direkt raus und loslaufen. Das ist irgendwie... Ich habe das eigentlich fast jedes Mal, dass dann so ein bisschen, dass der so ein bisschen schwindelig wird. Aber. Ich muss noch mal kurz zwischenfragen. Niklas ist noch dabei. Niklas? Ja, ich höre leider aber ganz, ganz wenig. Also ich verstehe nur einzelne Wörter von euch. Ah, schade. Das ist schlecht. Deswegen konnte ich mich auch gerade noch nicht so richtig einbringen, weil ich nur wenig gehört habe. Hey, dann lass uns noch mal was versuchen. Lukas, mach noch mal vielleicht Pause und lass uns noch mal was... Okay, dann pausieren wir hier noch mal. Und dann. So, da sind wir wieder aus der kurzen Verschnaufspause. Wir haben jetzt die technischen Probleme... etwas gefixt. Der Niklas hört uns jetzt und wird sich hoffentlich auch an einem Gespräch beteiligen. Niklas? Sehr gerne. Hallo, nochmal. Hallo. Hallo. Hi, Niklas. So. Ja, ich habe euch eben schon ganz gespannt gelauscht und im Gegensatz zum Daniel habe ich das ja mit dem Triathlon schon mal ausprobiert. Letztes Jahr habe ich mal einfach ohne irgendwelche Ambitionen an einem kleinen Triathlon Kurzdistanz war das, glaube ich, teilgenommen, um es halt einfach mal zu gucken, damit ich eine Meinung dazu bilden kann. Und fand es auch ganz nett, aber es gab tatsächlich so einige Punkte, die mich gestört haben. Und das Größte so daran war, dass es einfach für mich so eine Materialschlacht war, weil ich echt überrascht war, als Leute da wirklich so mit riesen Körben und Kisten voller Material ankamen in die Wechselzone. Und ich das vom Laufen halt überhaupt nicht gewohnt war. Deswegen, obwohl es mir eigentlich riesig Spaß gemacht hat, diese kurze Distanz, habe ich das jetzt erstmal so ad acta gelegt und mich momentan weiter aufs Laufen konzentriert, aber also grundsätzlich bin ich dem Ganzen nicht abgeneigt. Also wenn ich jetzt mal dazu was sage, bevor der Adi jetzt gleich wieder reinspricht, weil dazu habe ich auch eine klare Meinung, und zwar, du hast ja auch jetzt letztens in einem Podcast bei euch, hast du ja gesagt, dass du so ein neues Fahrrad dir geholt hast. Ja. So eine Art Rennrad, Schrägstrich, genau. Normales Rad, oder wie war das nochmal? Genau. Normales Rad ist sehr weit hergeholtes Begriff. Ja, es ist schon ein Rennrad, ein bisschen breitere Reifen, als es jetzt ein normales Rennrad hätte, und es ist halt dadurch alltagstauglich, dass es halt Gepäckträger hat, Schutzbleche und sowas, was jetzt beim normalen Rennrad eher nicht wäre. Ja, also da finde ich schon, man merkt ja den Unterschied zwischen jetzt einem Mountainbike oder einem Rennrad, ja, oder auch einem normalen Rad oder einem Klapprad. Ja, oder ich glaube, der Daniel, der hat einen Fixie, gell? Das ist dann auch nochmal ein ganz, ganz krasser Unterschied. Genau, ich hab so ein Single-Speed-Rad, was tatsächlich auch ungemein Spaß macht. Ich kann das für so Stadtfahrten, wenn man einfach nur von A nach B düsen will, ist es halt genau das Richtige für mich, für die Arbeit auch. Rucksack auf den Rücken und auf geht's, aber... Wie das so mit Single-Speed-Rädern ist, hat man nicht unbedingt die freie Auswahl, was die Gänge angeht. Ja. Wäre auch mal eine Herausforderung, damit einen Triathlon zu machen. Das wäre doch auch cool. Ja, das fände ich bestimmt in der Theorie auch cool. Aber tatsächlich hätte ich weniger Angst. Und darauf wollte ich sowieso im späteren Verlauf noch zu sprechen kommen. Weniger Angst vor dem Radfahren mit dem Fixie als vorm Schwimmen. Weil, und da hatte ich den Adrian ja schon mal privat drauf angesprochen, man hört ja doch diese ein oder andere Horrorgeschichte, dass man nur mit einer adäquaten Nahkampfausbildung sich ins Becken schmeißen sollte, weil es da doch ganz schön rabiat zugeht. Da frage ich mich natürlich, A, stimmt das? Und B, habt ihr da irgendwelche Selbstverteidigungspraktiken entwickelt oder reibt ihr euch im Vorfeld mit Knoblauch ein? Oder was tut ihr, damit es nicht zu solchen Nahkampfszenen eskaliert? Also ich muss sagen, ich glaube, wenn du im offenen Gewässer an Triathlon teilnimmst, da kommst du mehr oder weniger nicht drumherum. Es sei denn, du gehst wirklich als allerletzter ins Wasser oder, weißt du, stellst dich ganz nach hinten. Dann kannst du vielleicht das Ganze umgehen, weil ansonsten mittendrin ist es schlimm. Und ganz vorne ist es noch schlimmer, weil da hast du die ganzen Cracks, die um jede Sekunde kämpfen. Wenn du jetzt einen Triathlon im kleinen Dorftriathlon, sag ich mal, im Schwimmbad teilnimmst, dann ist es entspannter, weil du da auch Bahn hast. Also die Leute sprechen sich da ab, ja, wie schnell schwimmst du und so weiter. Und da gibt es auch Bahnen, wo auch so langsamere Schwimmer sind, beziehungsweise sogar auch Brustschwimmer schwimmen. Und da ist es halt, ne, viel besser. Also das ist wirklich nicht zu vergleichen. Natürlich hast du da auch super Bahnen, wo da die Cracks wieder schwimmen, da gibt's wirklich eine Waschmaschine vom Feinsten, aber so die Außenbahnen, die sind dann schon, das ist da schon entspannter, und ja, da hast du auch Brustschwimmer und so weiter, und das, ja, das kann man so über 500 Meter oder 750, je nachdem, dann überstehen. Ja, das kann ich dann auch eigentlich bestätigen. Also wenn du jetzt so Sprint oder Olympisch machst, dann ist meistens, hat man jetzt gerade so in so einem 50-Meter-Becken oder 25-Meter-Becken, da spricht man sich dann schon ab, und der eine schwimmt auf der einen Seite von der Bahn, der andere zurück auf die andere Seite, und dann schwimmt man halt so ein bisschen so im Kreis, sage ich jetzt mal. Und ich hatte auch schon mal andere, und was mir halt so ein bisschen persönlich auf den Keks geht, gerade beim Schwimmen, ist halt die Leute, die meinen, die müssten sich unbedingt hinten an dich ranheften und die eigentlich wirklich schneller sind und dir dann ständig in die Beine hauen mit ihren Armen, ja, das nervt mich dann schon so ein bisschen. Ja, aber das lässt sich leider auch nicht vermeiden. Das ist auch einfach so. Das muss man einfach irgendwie ignorieren, oder das zu lernen, das zu ignorieren, weil Gerade auch, ja, wobei das ist, glaube ich, egal, auch im Schwimmbad hast du das auch. Gerade auch so es gibt tatsächlich auch so Veranstaltungen so auf so 25 Meter Becken. Das ist dann richtig krass, weil da läufst du ja ständig nur irgendwie in die Hacken, da, oder schwimmst du in die Hacken. Ja, aber das, wie gesagt, das ist halt eine Sache von was weiß ich, zwischen 8 und 10 Minuten. Das ist dann aushaltbar, sage ich mal. Aber ich würde gerne nochmal auf die Frage von Niklas oder auf die Sache von Niklas eingehen, nochmal mit der Materialschlacht. Weil das ist wirklich ein ja, ganz großes Thema in Triathlon. Triathleten sind ja sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr verliebt in bitte? Eingebildet? Nein, eingebildet nicht, aber dann halt, ja, die wollen immer das Neueste, die wollen immer das Beste und ich meine, irgendwann oder vor geraumer Zeit mal einen Artikel gelesen zu haben, den kann mich aber jetzt nicht so zustimmen, dass der herkömmliche Triathlet irgendwie 150.000 Euro im Jahr verdient. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, wo sie die Zahlen hier haben. Aber das ist tatsächlich so, dass da gibt es halt die Cracks, die haben immer das Beste, die geben da wirklich Unmengen an Kohle fürs Material aus. Fängt schon beim Neopren an, geht dann weiter übers Fahrrad, weil was richtig viel Geld kosten kann. Gut, beim Laufen hält sich dann halt das Ganze noch in Grenzen. Aber, da kommt jetzt ein dickes Aber von mir, du kannst das Ganze halt begrenzen, wenn du jetzt sagst, okay, ich würde gerne mal ab und zu einfach mal eine Sprint oder olympische Distanz machen, irgendwo hier bei mir in der Gegend, dann brauchst du das alles nicht. Ne? Ich meine, lass die Jungs da mit diesen Körben an Zeug ankommen, du brauchst es nicht. Also wenn du es wirklich für sich magst, dann reicht dir das, dein Fahrrad, dann brauchst du auch keinen Neoprenanzug. Für Sprint ist dann sowieso nicht, weil da dauert manchmal das Ausziehen vom Neoprenanzug genauso lange wie das Schwimmen selbst. Aber so ab Mitteldistanz, da sollte man sich schon mal darüber halt Gedanken machen, sich mal einen zuzulegen. Auf der olympischen Distanz würde ich sagen, braucht man auch noch keinen. Da hast du schon mal das Geld gespart. Was brauchst du sonst? Ja, ich persönlich finde ja schon. Ja, Niklas? Ja, sag du. Nee, erzähl. Okay, kann ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Ich habe es ja auch bei dem Triathlon, den ich da ausprobiert habe letztes Jahr, bin ich ja auch, da habe ich mir jetzt nichts extra für gekauft. Damals hatte ich noch ein wirklich deutlich schlechteres Rad, das wirklich auch so für Alltagserledigung gedacht war. Ich glaube, ich war der Einzige, der kein Rennrad da hatte. Ich bin, hatte so eine Laufhose an, die ich dann während des Schwimmens auch anhatte, so eine enge Tight einfach, und habe mir dann ein Lauf-T-Shirt übergezogen, also wirklich ohne irgendwelches Material. Und ich habe mir jetzt quasi in Vorbereitung auf unseren heutigen Cast nochmal die Ergebnisse von damals angeguckt und habe gesehen, dass ich damals gar nicht so weit hinten gelandet bin, irgendwie so ungefähr in der Hälfte von dem Starterfeld, und ja, habe halt schon gemerkt, dass es auch möglich ist, ohne jetzt riesen Materialkisten zu schleppen. Auf jeden Fall. Also ich habe mir mein Triathlonrad habe ich mir echt zugelegt in dem Jahr, in dem ich den Ironman in Frankfurt gemacht habe, 2004. Davon bin ich auch mit meinem Rennrad gefahren. Da habe ich mir nur halt diese Hornlenker, weißt du, diese Auflieger geholt. Mhm. Und selbst damit fährst du an Leuten vorbei, die 2 oder 3 Mal teureres Fahrrad als du haben und womöglich auch ein Zeitfahrhelm und sowas. Weil, weißt du, das ist tatsächlich so, dass die Leute sind so verliebt in die ganze Ausrüstung, dass sie das Trainieren vergessen. Oder beziehungsweise meinen, wenn sie jetzt 3.000 Euro Fahrrad holen mit Hochprofilfelgen und hast du nicht gesehen, dann brauchen sie kein Fahrrad mehr zu fahren. Ja, also es ist oft so, dass die das teuerste Material haben, nicht immer vorne zu finden sind. Ja, ich finde auch, also ich meine, du kannst ja was ganz, ganz Teures kaufen für 10.000 Euro oder so, aber im Endeffekt musst du selber ja noch in die Pedale treten, ne? Also du hast jetzt ein Elektrorad oder sowas, aber das ist ja dann ein bisschen was anderes. Ja, also ich... Und wenn ich, du wenn du 20 Kilometer fährst in der Sprintdistanz, dann brauchst du noch nicht mal ein Zeitfahrrad, dann reicht locker ein Rennrad und da braucht man sich da über ein Zeitfahrrad gar keine Gedanken zu machen. Ich kann mich noch an meinen allerersten Triathlon erinnern, da habe ich auch bin ich ohne Neopren geschwommen und da hast du auch ganz viele gehabt, die mit Neopren geschwommen sind und dann habe ich war ich als Vorletzter, kam ich aus dem Wasser und habe dann beim in der Wechselzone, glaube ich, bin ich bis auf die Mitte vorgewechselt, sage ich jetzt mal, weil ich so viele Leute überholt habe, die ihre Neoprenanzüge versucht haben auszuziehen. Ja, das hat bei denen ewig gedauert. Ich bin einfach auf mein Fahrrad drauf, Schuhe an, also die Klicks an und los geht's. Ja. Und die mussten ja noch ihre Neoprenanzüge ausziehen und so. Und im Endeffekt war ich, glaube ich, dann... Also im vorderen Drittel war ich noch am Ende des Triathlons. Ja, das ist doch. Ja, Daniel. Oh, sorry. Das muss doch dann aber an der Stelle auch ein unfassbares Gefühl der Genugtuung sein, oder? Ja. Wenn man weiß, die anderen, die haben einfach in Anführungszeichen krasseste Equipment und haben da einfach mal, weiß nicht, für das, was die an dem Tag an den Start gebracht haben, ein Taui oder mehr als du investiert. Und dann. An denen dann vorbeizuziehen, ist ein gutes Gefühl, oder? Stelle ich mir sehr gut vor. Ja, das ist sogar ein sehr gutes Gefühl, denn du im Wasser bist schon so frustriert, weil du Letzter bist und oder Vorletzter und kommst nicht hinterher und keine Ahnung. Und dann gehst du aus dem Wasser raus und die liegen alle noch am Boden und sitzen und versuchen ihre Neoprens auszuziehen und du steigst aufs Fahrrad und fährst weiter. Und da freut man sich so richtig, da denkst du, wenigstens etwas, ja. Und dann, ja, da lässt sich es auch leichter fahren. Ne? Ja, ich muss aber auch sagen, dass das ist irgendwie auch so im Triathlon, dass die Leute, die jetzt irgendwie neu dazukommen oder so, die sehen das alles, die sehen das teure Equipment, die sehen die Neos und so und denken, das brauche ich auch. Und geben da wirklich Unmengen an Geld dafür aus. Ich sag mal wirklich, also wenn jemand jetzt irgendwie einen Ironman vorhat, dann braucht man das. Dann wird's schon teurer, dann kommt man leider mit solchen Kisten dann halt an. Aber ja, wenn man einfach auch eine Mitteldistanz just for fun machen kann, dann brauchst du es wirklich nicht unbedingt. Das ist irgendwie so dieses so ein Gruppenzwang, weißt du, wie ich sonst nennen kann. Die sehen das halt und denken sich, wow, was für ein geiles Fahrrad, super Neoprenanzug oder ein Einteiler. Ich meine, das läppert sich alles, ne? Aber das braucht man wirklich auf der Sprint- und olympischen Distanz braucht man das überhaupt nicht. So wie der Niklas das gemacht hat, das war wirklich oldschool, das haben früher die Leute auch gemacht. Mark Allen in Hawaii ist ja nicht anders mit seinem Rennrad da über die Lavawüste gedonnert und auch später gelaufen. Ist halt oldschool. So wie der Fares als Sultan mit seiner Badehose. Aber wie ist das? Habt ihr da Erfahrung oder ich weiß nicht, vielleicht kann der Niklas das ja schildern, wird man dann da vielleicht auch ein bisschen belächelt, wenn man dann da mit seinem Anführungszeichen Billig-Equipment ankommt, weil ich denke mal, die Leute, wenn die so viel Geld investieren, so ein Stück weit, werden die sich zum Teil bestimmt dann auch darüber profilieren. Habt ihr da irgendwie schon negative Erfahrungen gemacht oder bisher noch nicht? Also ich muss sagen, nein. Habe ich noch nicht erlebt. Ich jetzt bei meinem einzigen Wettkampf, den ich hatte, auch nicht. Also es war eher so, dass ich mir selber halt ein bisschen komisch vorkam, weil ich in einer Horde von Neoprenanzügen stand und als einziger da oberkörperfrei bei 8 Grad oder so. Weiß man auch nicht, in welchem Club man da gelandet ist. Ja, eben. Also ich glaube, die Probleme habe ich mir da eher selbst gemacht. Da brauchte ich keine anderen für. Ja, cool. Das ist schlecht. Also ich finde, so hin und wieder siehst du schon, dass du so mal ein paar Blicke erntest oder so, wenn du dann da halt mit deinem, keine Ahnung, ich hatte ja eigentlich schon mal mein Rennrad da, mit deinem billigen Rennrad, sag ich jetzt mal, stehst. Ich hatte früher noch so ein Giant, das war, glaube ich, noch vom Adi früher, gell? War das nicht deins? Ja, ich glaube schon, ja, ich glaube, den habe ich dir weiterverkauft, ja. Uraltes Ding und ich finde schon, da hat man schon mal ein paar Blicke geerntet, also zumindest hatte ich das Gefühl gehabt und ich denke aber, das ist auch überall so, wenn du auf Messen gehst oder so, siehst du ja auch, die Leute checken dich ab, was hast du, die kommen da mit Laufschuhen an und haben da irgendwelche Trainingsanzüge an von, was weiß ich was, Essex oder sowas, ist, glaube ich, heutzutage gang gäbe, dass man dann sich über das, was man hat, auch nach außen zeigt. Aber ich kann nicht wirklich, also ich habe schon wirklich jede Menge Triathlons gemacht und wirklich vom kleinen Dorftriathlon bis was weiß ich, Ironman Frankfurt oder Challenge Road oder so weiter. Da habe ich wirklich keinen jetzt irgendwie gesehen, der jetzt irgendwie mit Finger gezeigt oder irgendwie, nee, das mein, ganz und gar nicht. Und wo es richtig cool ist, ist bei Xterra-Wettkämpfen. Ne, also diesen Offroad-Triathlons, die du im Gelände machst. Da ist die Gemeinschaft richtig, das ist da so mit ja, die schreiben sich da so ziemlich auf die Pfannen. Also da hast du auch ganz lockeren, die Profis, die da in der Xterra-Szene drin sind und so, die sind da super locker im Umgang. Da sind die anderen auch, sag ich mal, in der Ironman-Szene oder so, aber ich sag mal so, bei Xterra ist das alles noch viel, viel lockerer. Und da wird die Gemeinschaft wirklich groß geschrieben. Also ich kann da wirklich nicht sagen, dass irgendwie Triathleten eingebildet sind oder so. Das hört man ja auch immer vom Ultra, dass die ja so eine kleine Gemeinschaft sind. Ja. Ja, das ist schon cool. Also ich war jetzt, vor allem nachdem ich mir das neue Fahrrad jetzt gekauft habe, war ich sehr motiviert und habe gleich erstmal eine lange Ausfahrt gemacht. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich gemerkt, dass es so Bock macht, dass ich gleich mal geguckt habe, wann der nächste Triathlon hier in der Umgebung stattfindet. Es passt so leider alles zeitlich nicht so und jetzt demnächst werde ich auch wieder in die Marathonvorbereitung einsteigen. Deswegen werde ich darauf jetzt erstmal wahrscheinlich wieder verzichten. Aber ich hätte dann trotzdem nochmal eine Frage in die Richtung an die Experten. Und Daniel? Zwar, das werde ich jetzt bald in die Marathonvorbereitung für Berlin einsteigen und bin mir aber nicht sicher, wie viel Sinn es macht, währenddessen viel Rad zu fahren. Was meint ihr, wie sinnvoll ist es, so Radfahren da einzubauen und wie lange macht es Sinn? Oder ab wann, ab wie vielen Stunden macht es Sinn? Habt ihr da irgendwelche Werte oder Erfahrungen? Das ist Adrian eher der Fachmann. Also ich würde sagen, wenn du jetzt irgendwie Berlin, oder ich nehme an, du willst Berlin jetzt irgendwie auf Bestzeit laufen? Ja, genau. Ja, dann würde ich wirklich Fahrradfahren so eher regenerativ betrachten. Mhm. Und wirklich da jetzt einfach mal, anstatt jetzt irgendwie, was weiß ich, zwischen 5 und 10 Kilometer einfach so locker joggen, würde ich stattdessen einfach mal eine kleine Radtour machen. Das aber dann relativ locker halten. Also es ist schwierig für mich jetzt was zu sagen jetzt für reinen Läufer, der jetzt irgendwie so sein Radtraining mit einbauen will. Das ist ja dann für Triathleten etwas, also zumindest für mich etwas einfacher. Aber jetzt, wenn du jetzt wirklich auf Bestzeit laufen willst, das ist das, was ich vorhin zu Daniel gesagt habe am Anfang. Also das ist jeder Kilometer, den du da zu Fuß machst, der zählt. Ne? Und gutes Laufen kommt halt vom viel Laufen. Ne? Aber so als regenerative Einheiten oder vielleicht einfach mal so die ein oder andere Dauerlauf-Einheit. Aber ja, also ich würde schon aber zusehen, dass das Ganze im Rahmen zu halten. Also ich würde das mehr wie zweimal die Woche auf keinen Fall, eher so einmal. Ja. Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an Niklas. Du bist ja eine längere Strecke auch gefahren, hast du in dem Podcast erzählt. Bist du da so außerhalb der Strecken, der Straße gefahren oder halt auch auf der Straße? Da bin ich auch auf der Straße gefahren. Also ich bin von Hamburg nach Lübeck gefahren und wieder zurück, als ich das Fahrrad neu hatte. Und ja, bin ich größtenteils Landstraße, beziehungsweise teilweise waren da auch relativ gute Fahrradwege neben der Straße. Also das war abwechselnd, konnte man relativ gut fahren. Du hast kein Gravelbike, also das sind schon Rennradreifen da, aber so Slicks, ja, ohne Profil. Das ist nicht, nee, ist kein Profil. Ja, okay. Ja. Weil dann ist halt irgendwie abseits der Straßen zu fahren, ich glaube, da hättest du keinen Spaß. Das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Das ist auch manchmal hier in Hamburg in der Stadt, sind die Radwege manchmal mehr als bescheiden und das merke ich mit dem Rad jetzt noch viel mehr. Das macht dann manchmal echt gar keinen Spaß. Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn du jetzt ein Rennrad hast und da ist schon manchmal auf den Radwegen, die an der Seite sind, zu fahren, sehr grenzwertig. Ne? Und wie schnell hast du dir auch mal einen Platten dann zugezogen? Das geht schnell. Ja. Das geht sehr schnell. Ne? Und da muss man sich halt auch so ein bisschen mit den Autofahrern halt arrangieren. Ja? Also es ist halt... ich finde, das ist halt immer so ein schwieriges Thema, gerade so Auto und Fahrrad auf einer Straße. Da bringen viele nicht die Geduld mit, dann halt sich in der Situation richtig zu verhalten. Ja? Also das ist halt ein bisschen schwierig und deswegen, ich bin zum Beispiel letztes Jahr mehr verstärkt Mountainbike gefahren als Rennrad, weil ich einfach auf diesen Stress auf der Straße keinen Bock hatte. Dann fährst du mal ein bisschen hier im Wald rum, das ist dann entspannter. Ja, also ich fahre halt jeden Tag zur Arbeit und zurück mit dem Fahrrad, so einmal quer durch Hamburg und habe da eigentlich schon jeden Tag so viel Stress, dass ich mir den eigentlich dann auch nicht noch abends irgendwie auf einer langen Rennradausfahrt nochmal geben will, weil das schon echt runterziehen kann, wenn man da irgendwie angehupt und angepöbelt wird und so. Man muss an der Stelle, glaube ich, aber auch, man muss an der Stelle, glaube ich, auch einfach mal sagen, dass Autofahrer per se, glaube ich, von der Natur aus, sobald sie, und da zähle ich mich mit rein, sobald sie hinter einem Lenkrad sitzen, einfach Arschlöcher sind. Ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung. Ansonsten funktioniert das mit dem Autofahren nicht. Da kippt irgendwas im Kopf, kippt so ein Schalter nach hinten weg. Und auf einmal bist du im Pöbelmodus und beschimpfst alles und jeden und dann, egal ob es der Radfahrer oder die Omi auf dem Zebrastreifen ist, ich nehme mich da gar nicht außen vor, aber es ist irgendwie bedenklich. Das stimmt, da kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube jetzt, je größer die Stadt, umso krasser ist es dann auch, ne? Und ich kann mir vorstellen, wie es halt in Hamburg abgeht. Ich bin ja auch früher so zwischen Wuppertal und Düsseldorf rumgegurkt und jetzt so in so einer Großstadt macht das nicht immer Spaß. Da ist es, muss ich sagen, hier bei uns in Gießen hält sich das noch im Rahmen. Ne? Also da habe ich jetzt noch irgendwie keine so schlimmen Erfahrungen jetzt irgendwie mit Autofahrern gehabt, aber in Nordrhein-Westfalen schon des Öfteren. Ja, in Gießen hat man den Vorteil. Oh, sorry. Ich grätsche immer quer rein. Kein Problem. In Gießen hat man halt den Vorteil, dass man aufgrund der vielen Studenten, da hat man ja als Autofahrer keine andere Wahl, als sich drauf einzustellen. Einfach, weil zumindest, wenn nicht gerade Semesterferien sind, dementsprechend das Radaufkommen hoch ist. Aber auch da kommt so alle ein bis zwei Monate dann mal eine Schreckensmeldung mal wieder durch von einer Radfahrerin oder einem Radfahrer, der an der Kreuzung mitgenommen worden ist. Und dann schluckt man unfreiwillig dann doch mal auf, weil die Kreuzung kennt man ja dann in der Regel. Das ist schon, ich weiß, wie geht's euch da, wenn ihr solche Meldungen lest? Nehmt ihr euch das zu Herzen oder vergesst ihr sowas schnell wieder? Nee, zu Herzen nehme ich mir sowas, oder ich versuche es nicht zu nehmen, nein. Ich habe das jetzt im Laufe der letzten Jahre oder schon fast Jahrzehnte, muss ich fast sagen, wirklich sehr oft mitbekommen und auch sogar jetzt, was weiß ich, auf Mallorca und so, ne, wo wirklich, wo du wirklich gut fahren kannst, die Mallorcaner, sag ich mal so, an die Verhältnisse schon richtig angepasst sind, weil da so viele Radfahrer sind. Ich glaube, so viele Autos gibt es gar nicht auf Mallorca wie Radfahrer. aber selbst da hörst du immer wieder mal hier ein Radfahrer umgekommen oder dann Triathlet ums Leben gekommen. Das sollte man sich immer bewusst sein, also im Bewusstsein haben, wenn man auf so eine Tour geht und gerade so Kreuzungen und so, das ist immer so eine Brennzone, ja. Ja, ich finde, was Daniel vorhin gesagt hat, stimmt schon. Also wenn man so sich hinter das Lenkrad klemmt, dann wird man irgendwie wirklich auf einmal aggressiver, ja. Also ich fahre ja jetzt von der Arbeit heim über die Autobahn. Und das ist so eine dreispurige und ich sehe immer wieder Leute, die mir so wenn ich jetzt einen LKW überhole, am Arsch hängen und wenn ich dann rechts abbiege, dann überholen die erst, aber die fahren nicht nach links. Das ist zum Beispiel sowas, was ich absolut nicht verstehe, warum man sich so verhalten muss. Und das ist halt manchmal auch so, wenn ich jetzt Auto fahre und sag ich mal, wenn ich früher in Gießen gefahren bin und dann sind da Radfahrer, dann habe ich das immer so eher gesehen, guck mal, da sind Kollegen von mir, oder wenn ich einen Läufer sehe, weißt du, dann freue ich mich immer, da ist ein Läufer, ja, das ist, da passt man ja doch schon eher auf als selber Radfahrer, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, genau, so sehe ich das auch, aber ich bin auch schon mal, da fuhren so zwei Kollegen nebeneinander, so zwei Rennradfahrer, und da habe ich auch schon mein Seitenfenster runtergefahren, habe den Jungs gesagt, hier Jungs, ich fahre selbst Fahrrad, aber sowas, was ihr gerade hier treibt, ist einfach scheiße. Ne? Was, also ich als Autofahrer, ja, erlebe auch manchmal, oder manchmal denke ich mir, um Gottes Willen, was treibt ihr denn jetzt? Oder was ist das denn jetzt? Ne? Also das ist, weil man muss ja auch leider sagen, dass manche Radfahrer es auch drauf ankommen lassen, hier und da. Und also die ziehen dann hier halt immer den Kürzeren. Das ist halt so, das Ende vom Lied. Ja. Was ich noch Daniel sagen wollte, mit deinem Fixie kannst du ja auch immer nach Red Race googeln. Das wäre vielleicht was für dich. Die fahren da den. Wo war das nochmal? In Friedberg? Naja, die fahren vom Oberursel hoch zum Feldberg. Aber es gibt quasi in ganz Deutschland gibt es eine ganze Fixie-Serie. In Berlin gibt es ein Rennen, in Köln. In Hamburg meine ich auch eins. Da fährst du auch zum Teil auf so diesen Go-Kart-Bahnen. Das ist schon sehr bestimmt abgefahren. Bestimmt ganz cool, ja. Das muss ich mir tatsächlich mal anschauen. Das ist, wisst ihr, was man da für Distanzen in der Regel zurücklegt? Oder? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass du in in Köln fährst du, glaube ich, da gibt es doch rund um Köln, gell? Und du kannst auch diese Strecke, gibt es, glaube ich, ein extra Rennen für Fixies. Über die, ich glaube, die haben da mehrere, 60, 90, 100 noch was, weiß ich jetzt nicht genau. Dann gibt es ja ganz kurze Dinger. Ich glaube, in Berlin ist das auf der Go-Kart-Bahn. Das sind so halt so Sprint-Dinger. Ne? Das ist halt die Go-Kart-Bahnlänge. Was sind das? 1000 Meter höchstens mal, oder? Mehr wird es nicht sein. Das ist dann halt so ein Sprint-Rennen. Musst du einfach mal Google Rad Race. Und also Radrace.com meine ich, und da ist die ganze Serie. Ja, ich bin gerade mal investigativ unterwegs gewesen, bin auf die Homepage gefallen, und es ist aber prinzipiell schon mal sehr sympathisch, dass die schon im Titel gegen Rassismus mobilisieren. So macht man zumindest bei mir schon mal Sympathien gut. Muss ich mir tatsächlich mal angucken, das klingt dann doch relativ spannend. Ja, aber da musst du auch sehr schnell sein, weil die Dinger sind auch relativ früh ausgebucht. Ja, wir waren da letztes Jahr übrigens auch da, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir waren als Läufer da, aber das ist dann so semi-professionell, was man da macht, da läuft man quasi neben der Straße und das ist nicht abgesperrt oder so, da fahren trotzdem noch Autos. Das ist dann Autos halt wie so auf so. Läufer, ja, das ist nicht als auf Läufer ausgerichtet, ne? Die haben da das mit reingenommen, aber das ist halt im Endeffekt ein Radrennen. Ja, aber wenn dann würde mich tatsächlich auch dann eher reizen, da mal mein Fixie unter Bewährung, damit dann mache ich es mal schön, dann striegel ich es mal schön und mach's mal schön ein bisschen, bring's in Form, und dann, oh Gott, jetzt mache ich wieder verbindliche Aussagen, die wollte ich eigentlich vermeiden. Aber ich beende den Satz einfach mit, ich schaue es mir mal an. Genau. Aber das hat ja schon so Methode bei euch, wenn jede Episode einmal ein Versprechen abzugeben, das dann kommst du auch auf deine Wettkämpfe. Für die Saison lang. Das ist aber leider auch echt verhängnisvoll. Das zieht sich leider, uns gibt es ja bei weitem noch nicht so lange wie euch. So lange gibt es auch nicht. Ja, aber ich glaube, wie viele Folgen habt ihr mittlerweile? 14, 15? 15 meine ich, gell? 15, ja. Siehst du, da seid ihr doch gut dabei. Ihr seid schon doppelt so alt wie wir. aber das hat doch tatsächlich so ein bisschen Methode. Und ist auf der einen Seite ganz cool, weil man sich ja selber dann auch so einen gewissen öffentlichen Druck aufbaut oder so eine Verbindlichkeit schafft. Das kann motivierend sein, aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Muss man, glaube ich, auch einfach für geschaffen sein, dann damit umzugehen. Aber ich glaube nicht, dass dir irgendjemand einen Kopf abreißt, wenn du jetzt sagst, das mache ich jetzt dann doch nicht oder so. Also ich glaube nicht, dass da jemand kommt und sagt, ja, aber du hast doch gesagt, du wolltest doch den Marathon unter 3 Stunden laufen. Ja, wer weiß. Ja, aber ich meine, im Endeffekt... Das wird der Niklas in 2 Jahren sehen. Darüber habe ich tatsächlich gesprochen, ja. Dann nochmal, ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Ich habe tatsächlich ja im letzten oder vorletzten Folge habe ich tatsächlich von Marathon unter 3 Stunden irgendwann mal gesprochen, aber da habe ich zum Glück zeitlich alles offen gelassen. Von daher werde ich vielleicht in 10 Jahren mal drauf zurückkommen. Ja. Irgendwann ich später. Ich denke, alles gut. Ich glaube, Olli Schulz hat ja mal gesagt, die Arschlöcher kommen erst ab 500. Ich glaube, so viele Hörer haben wir noch nicht. Wegen zumindest keinen regelmäßigen. Vielleicht alle Folgen gesamt addiert, dann kommt das hin. Nee, deswegen haben wir noch ein bisschen Luft, bis die Arschlöcher kommen und die Zeit genießen wir dann einfach. Genau. Ja. Aber Niklas, um wieder mal auf Triathlon zu kommen, was ich dir eigentlich die ganze Zeit sagen will, eigentlich hast du vor der Haustür den zumindest Deutschland größten Triathlon bei sich. Ja, stimmt. Ich habe mir den tatsächlich auch schon mal angeguckt, zumindest von außen so an der Strecke. Ist ziemlich cool und Hamburg bekommt ja ab diesem Jahr, glaube ich, schon zum ersten Mal den Ironman, richtig? Da seid ihr wahrscheinlich besser informiert als ich. Ja, spannend, wobei ich mir noch nicht sicher bin, was ich von der Strecke halten soll. Also ich habe ein bisschen was gehört, wie es werden soll. Und habe halt gehört, dass die Marathonstrecke soll sollen 4 Runden sein. Mhm. Und die Radstrecke, glaube ich, auch 2 oder 3 Runden. Und ich weiß nicht, also nicht, dass das Ironman für mich ansatzweise mal interessant sein würde oder machbar, aber so 4 Runden laufen ist, glaube ich, mental blöd, oder? Aber das ist ja beim Ironman normal, also du fährst meistens zwei Runden Rad. In Frankfurt ist es ja auch so und in läufst 4 mal 10 Kilometer. Okay, gut. Ja, also das gibt's schon oft, ja. Also 4 Runden zu laufen, ja. Also auch jetzt mit Radfahren 2 Runden, ja, das hast du auch in Rot hast du das zum Beispiel, in Frankfurt jetzt nicht. Da fährst du. Ja doch, nee, Quatsch, ich erzähle Quatsch, natürlich fährst du in Frankfurt auch 2 Runden. Moment, ich bin gerade überlegen, gibt es eigentlich. Es gibt bestimmt irgendwo eine Runde, wo du jetzt nur eine fährst. Fällt mir jetzt nur keine ein. Aber nochmal zurück auf Hamburg zurückzukommen. Also die bieten ja die Sprintdistanz, die olympische, ne, da im Rahmen der ITU, der ganzen Weltserie, die da schon seit Jahren in Hamburg stattfindet. Mhm. Ja, das wird auch mal ein lohnendes Ziel jetzt irgendwie vielleicht fürs nächste Jahr oder. Oder sagst du, nee, jetzt irgendwie, ich will jetzt unter 3 und das weißt du, weißt du, wann der ist? Also dieses Jahr ist es 15. 16. Juli, meine ich. Okay. Mm, ja, also ich habe noch im Kopf, dass er unfassbar teuer ist. Das könnte vielleicht ja, das noch da reinspielen. Ich habe mal. Oder hab mal überlegt, mit Kollegen zusammen die Staffel zu machen, beziehungsweise also sich die 3 Sachen aufzuteilen, die drei Sportformen. Und da weiß ich, dass du alleine, wenn du nur laufen wolltest, glaube ich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendwie 50, 60, 70 Euro zahlen solltest. Ja, wenn es nicht mehr ist, ja. Ich habe so im Kopf, dass Staffel auch übelst teuer sind. Also da lohnt sich meistens sogar schon alleine dann zu starten. Ja, deswegen, also das würde ich mir vielleicht nochmal angucken. Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt. Wie gesagt, ich habe eigentlich Lust und jetzt fühle ich mich mit dem neuen Fahrrad auch nicht mehr ganz so schlecht. Der Vorteil ist auch natürlich, dass du die Strecken kennst. Das stimmt auf jeden Fall, ja. In der Alster schwimmen ist eigentlich ganz gut und ist eine schöne Strecke und als ich mir das von außen angeguckt habe, also die Stimmung ist halt auch super, ne? Es sind echt viele Leute und das pusht auf jeden Fall. Das ist wie beim Hamburg Marathon. Also das habe ich immer gemerkt, das gibt mir echt unheimlich viel, wenn da viele Leute an der Strecke stehen und von daher eigentlich prädestiniert. Hast schon recht. Ich finde es auch immer, beste Voraussetzung. Ich finde es auch immer gut, wenn dann Leute da sind, die man kennt. Wenn es gerade in Hamburg ist und dann hast du bestimmt viele, viele Freunde und Kumpels, die dann an der Strecke sind. Und das kommt sicher auch noch gut. Aber ich würde gerne noch einen Daniel auf unverbindliche Versprechen irgendwie verwickeln. Ich muss weg. Es gibt im August einen Frankfurt City Triathlon. Den Daniel in seinen Wettkampfplan, der ist schon so voll. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch im August Platz hat. Also tatsächlich, beim Thema Triathlon kriegt ihr mich so schnell dann doch nicht. Ich lasse mich gern verleiten, aber Das ist tatsächlich, also was meine Schwimmfertigkeiten angeht, ich habe den Adrian ja schon mal aufgeklärt, es reicht halt wirklich, um runterzugehen und irgendwann habe ich so ein Gewissen, ich weiß nicht, woher der kommt, vielleicht sind es auch einfach Körpergrundfunktionen und ich habe zu viel gegessen, irgendwann habe ich irgendwann auch so einen leichten Vortrieb. Das ist immer vergleichbar mit dem Rentner, den 83-Jährigen mit der Badekappe, der irgendwann mal so aus dem Becken auftaucht und dann anfängt, wie so eine Boje von links nach rechts zu wanken und alle Bahnen mal so durchquert, aber der dafür halt aber auch einfach 45 Minuten von der einen Seite zur anderen braucht. Das bin ich halt, nur 60 Jahre jünger. Das nennt man Überlebenstrieb. Ja, tatsächlich ist es auch wirklich nur genau das. Aber ich mache dir jetzt mal jetzt eine verbindliche Ansage, und zwar, du kannst sehr gerne mich irgendwie anschreiben, wie auch immer, und ich bin jetzt also mindestens zweimal die Woche in Polheim, also wenn du vorbeikommen willst, sehr gerne. Also ich würde tatsächlich, soweit würde ich mich verbindlich dann noch äußern, nach meinem ersten Ultra, der im Juni ist, würde ich tatsächlich auf das Angebot zurückkommen, dass wir mal zusammen schwimmen gehen und ich mir das zumindest mal anschaue. Und sollte ich dann am Ball bleiben, dann hätte ich auch kein Problem damit, das vielleicht zu intensivieren, aber vorher mache ich da keine allzu großen Versprechungen. Das ist mein tropfenförmiger Körper, den zieht's auch im Wasser eigentlich immer eher nach unten. Okay. Niklas, wie sieht's bei dir aus mit Schwimmen? Schlecht. Ganz schlecht, aber also ich mag Schwimmen an sich schon. Ich versuche so 2-3 Mal im Monat schwimmen zu gehen, halt irgendwie mehr so regenerativ, aber es ist eigentlich dann auch hauptsächlich, also eigentlich ausschließlich Brustschwimmen. Ja, es ist in Ordnung. Also für kurze Strecken geht's. Die 500 Meter bei meinem ersten Triathlon habe ich damit ganz okay hinbekommen, habe mich halt hinten eingereiht, dementsprechend auch relativ wenig Arme und Beine ins Gesicht bekommen, ein paar waren es schon. Ja, schon möglich. Ich habe mir eben mal ganz kurz die Website aufgerufen vom Hamburg Triathlon und ist schon interessant. Also es ist tatsächlich teuer mit 110 Euro für olympische Distanz, aber ja, könnte mir schon vorstellen, dabei zu sein, sagen wir es so. Also es passt zeitlich ganz gut, weil es halt am Anfang, ganz am Anfang von der Marathonvorbereitung ist. Also um das abzukürzen, ist es einfach ein Jahr, ganz klar. Und dann, tatsächlich direkt die Olympische? Ja, ich glaube, ich bräuchte da schon eine Herausforderung. Und das letzte Mal habe ich... Und jetzt ist es ganz schwer. Also ich habe letztes Mal die kurze habe ich halt schon ganz gut hinbekommen, ohne da irgendwie Schwierigkeiten in den Beinen oder irgendwas zu haben. Und okay. Boah. Wann war der da? Ja, klar, wieso? Kopf über ins Verderben, ne? Ja, welches Datum war das nochmal? Mitte Juli, 15. 16. Ihr seht, ihr habt euch die bodenständigsten Podcasts in diesem ganzen Laufsport-Bereich einfach eingeladen. Also wir sind schon sehr bescheiden. Naja, wir haben ja schon mitbekommen, dass ihr in euren Episoden, ne, da immer wieder so schon eine kleine Schwäche für Triathlon zu haben scheint. Also total, also obwohl, ich meine, was meine persönliche, ob ich jemals einen Triathlon mache, cool fände ich es auf jeden Fall, unabhängig wann das wäre, aber an sich ist es natürlich, ich persönlich sehe es halt schon so ein bisschen als Königsdisziplin, weil es sind halt schon jede Sportart für sich gesehen enorm anspruchsvoll, körperlich fordernd und das dann zusammengefasst als eine Gesamtdisziplin, klar reizt einen das dann irgendwann, gerade wenn man merkt, dass das eine kann man ganz gut und dann vielleicht nochmal die Facetten des nächsten Sports kennenlernen. Natürlich ist das Ganze interessant. Ja, cool. Ich meine, wir haben ja hier in der Gegend um Gießen herum, gibt es ja doch schon viele so kleine Einsteiger-Distanzen, also beziehungsweise Triathlon über Sprintdistanz. Also wo ich sage, ey, da kannst du ohne Probleme starten und sich ausprobieren. Also das ist schon hier vorhanden in Gießen, ja. Und vielleicht noch ein Tipp wegen Schwimmen. Also den besten Tipp, den ich euch geben kann, ist, holt euch einen Poolboy und den einfach zwischen die Beine und dann habt ihr die Hälfte eurer Probleme weg. Also das ist jetzt kein Kerl. Liegt den, ja, also. Ich wollte die Frage gerade einwerfen. Ich war gerade leicht skeptisch. Nehmt euch den Poolboy und steckt ihn euch zwischen die Beine und ich dachte, Moment. Ja, so Kniehöhe. Ja, okay. Erzähl mir mehr. Jetzt hast du mich. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also tatsächlich habt ihr davon dabei schon die Hälfte der Probleme weg, weil dann habt ihr nämlich eine stabile Wasserlage und müsst euch nur noch um den Kraulzug kümmern. Und die Beine, die schwimmen quasi mit. Also ihr erzeugt damit so einen ganz leichten Gefühl wie jetzt mit Neoprenanzug, weil der auch so ein bisschen Auftrieb erzeugt. Das ist zwar natürlich mit Pullboy noch krasser, aber wie gesagt, das ist für jemand, der jetzt gerade mal ins, so sage ich mal, für Schwimmanfänger, ist das schon mal sehr hilfreich, weil der dann einfach so quasi jetzt sich nur um die Arme kümmern muss, weil die Position stabil im Wasser ist. Und man nicht so vom Hüfte abwärts so, weißt du, so quer im Wasser hängt und die Beine schon fast den Boden berühren. So. Ich sehe, du hast mich schon mal schwimmen gesehen. Ja, ich habe ja auch viele andere Leute schwimmen gesehen und das ist ja das größte Problem bei den meisten ist halt die Wasserlage. Ja, und da hilft der Poolboy ungemein. Ja, ich denke auch bei vielen ist auch das Problem, gerade beim Schwimmen, die Koordination beim Kraulen, ne? Dass man da die Beine, die Arme plus die Atmung, das alles irgendwie zusammen kombiniert, ja? Das muss man wirklich Schritt für Schritt üben und da ist wirklich so ein Poolboy, dass man sich erstmal nur auf die Arme konzentriert, beziehungsweise dann noch auf die Atmung, das ist dann schon echt ideal, das so erstmal reinzubekommen. Genau, und da ist halt der Poolboy, ja, der nimmt euch da jetzt jede Menge da weg, ne, dass man wirklich sich auf den Kraulzug beziehungsweise auch auf die Atmung dann halt konzentrieren kann und damit geht es viel einfacher. Ja. Mal eine Frage, weil ich das schwirrt jetzt schon in meinem Kopf herum. Bei so einer olympischen Distanz, wie macht ihr das oder wie macht man das mit der Verpflegung? Nehmt ihr da irgendwas auf die Strecke, Gels beim Radfahren oder? Ja, da kann man schon mal ein Gel mitnehmen. Also was ich halt auf so kurzen Strecken mache, ist ich nehme flüssige Nahrung quasi mit. Das heißt, du kannst entweder die Gels im Wasser auflösen oder nimmst halt direkt so diese Pulver, gibt es ja zig verschiedene, und dann halt in eine Flasche und dann noch zusätzlich eine Wasserflasche dazu. Und das reicht, auf die 40 Kilometer reicht das dicke. Also ich klebe mir halt auch gerne mal so ein Gel dann an den Rahmen oder so und dann halt noch in der Wechselzone noch ein, zwei Gels dann, die man zum Laufen mitnehmen kann. Ne? Oder man hat halt eine Tasche hinten am Sattel. Ja. Also für, ich sag mal so, für Sprintdistanz brauchst du jetzt nicht besonders jetzt Verpflegung. Also jetzt da irgendwie am Fahrrad eine Wasserflasche ist okay, aber sonst nicht. Aber so bei der olympischen Distanz würde ich schon sagen, dass da entweder halt so ein, zwei Gels so oder halt im Wasser aufgelöst sind schon hilfreich. Ich für meinen Teil jetzt habe jetzt bei olympischen Distanz beim Laufen jetzt nichts genommen, aber halt dann halt beim Radfahren schon, ja. Aber dann halt, wie gesagt, in flüssiger Form. Okay, und beim Outfit komme ich wahrscheinlich um irgendwie so ein Triathlon-Einteiler nicht rum, wenn ich nicht wieder in meiner Badehose da einsam rumstehen will? Also ich würde auf jeden Fall, wenn du da jetzt Geld ausgeben willst, würde ich einen Einteiler bevorzugen, weil die geben dir auch ein bisschen Auftrieb. Wenn du so ein Zweiteiler, sage ich mal, nimmst, dann sammelt sich schon mal Wasser im Oberkörper, im Brustbereich, weißt du, füllt sich da so ein bisschen mit Wasser. Und das ist jetzt beim Einteiler, der sitzt da viel enger am Körper und das ist beim Einteiler jetzt nicht so. Ja, also ich kann auch dir einen Einteiler empfehlen. Ich habe selber auch einen und ich finde die eigentlich echt klasse. Gerade beim Wechseln oder sowas, brauchst du eigentlich nur Schuhe anziehen und weiter geht's. Also brauchst du jetzt nicht nur nach dem Schwimmen noch ein T-Shirt anziehen oder sowas. Ja. Genau. Ich meine, die Teile sind natürlich jetzt nicht ganz billig. Ne? Also ich sag mal so, ja, ab 80 Euro aufwärts. Also ich glaube, unter 80 Euro habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Was du halt noch machen kannst, ist jetzt irgendwie bei eBay oder so, wenn auch manchmal kriegt man hin und wieder mal ein Schnäppchen Da kann man gucken, aber da kann man auch ganz schön Geld lassen. Ja, also es gibt Modelle, die kosten um die 200 Euro oder so, das braucht man natürlich nicht. Aber ja, muss man einfach mal ein bisschen schauen. Tja, da sind wir eigentlich schon wieder bei dem anderen Thema, dass Triathlon einfach nicht billig ist, egal was man macht. Wenn man Triathlon machen willst, latzt du so oder so einen Haufen Kohle. Ob es jetzt Startgebühr ist, ob es jetzt irgendwas für Schwimmen ist oder das Rad, also mit Laufen seid ihr auf jeden Fall günstiger unterwegs. Ja, und weil das ist natürlich auch, ja. Weil das natürlich auch alles relativ ist, weil es ist vielleicht nicht vergleichbar wie beim Triathlon, aber natürlich gibt es auch beim Läufer die Leute, die sich halt dann den größten, teuersten und an Anführungszeichen besten Laufrucksack kaufen und halt statt den Standardausrüstung natürlich immer nur alles von Gore-Tex sein muss, unabhängig davon, ob es gerade Sinn macht oder nicht. Ich denke, ja, Triathlon ist wahrscheinlich, oder ihr könnt es natürlich besser beurteilen, aber aus meiner Warte vermutlich insgesamt etwas teurer, aber letztlich so die Leute, die da Unmengen an Geld versenken, die gibt es wahrscheinlich auch in jedem Sport und in jedem Hobby und dementsprechend auch beim Laufen wie beim Triathlon wie auch beim Karpfenwettfischen. Das stimmt. Wobei beim Ironman, also da wird's ja richtig, richtig teuer, ne? Also, wenn man wirklich einen Ironman machen will, also ich wäre wirklich nicht mehr bereit, irgendwie 600 Euro für eine Stadtgebühr zu bezahlen. Also, das ist natürlich auch eine Hausnummer. Überhaupt nicht mehr in die Tüte. Ich habe 2004 beim Ironman in Frankfurt habe ich, ich glaube, knapp 300 bezahlt. Ich weiß es nicht ganz genau, aber sowas um den Dreh war es. Also auf keinen Fall mehr, also so 300 Euro. Und das war 2004, jetzt haben wir 2017 und das Ganze kostet 600 aufwärts. Und es ist auch irgendwo auch leider, finde ich, eine Abzocke, weil es werden, das Ding ist innerhalb von Minuten ausgebucht, egal was, egal ob jetzt Frankfurt, Rot oder keine Ahnung, irgendwo in Frankreich, Spanien oder sonst wo. Und die Veranstalter spekulieren damit, dass nicht alle teilnehmen. Und es gibt keine Rückerstattung beim Ironman. Also ich weiß, von Frankfurt, da kriegst du das Geld nicht zurück. Du kriegst auch keinen Gutschein für nächstes Jahr oder ähnliches, nichts dergleichen. Wenn du krank bist, dir beim Radfahren Arm gebrochen hast oder sonstiges Pech gehabt, dann hast du die 600 Euro in den Sand gesetzt. Und das finde ich ist irgendwo eine Abzocke, weil es ist einfach so, dass auf dem Weg dorthin sich Leute verletzen oder nicht starten können aufgrund von was weiß ich jetzt, aber das ist einfach so und damit wird spekuliert. Ja gut, das ist ja echt krass, das habe ich auch selber gerade nicht gewusst, dass es da keine Rückerstattung gibt. Also das war mal so in Frankfurt, aber jetzt mittlerweile, habe ich mal gehört, ist es nicht so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Rot ist. Ich meine, Rot ist ja das noch ein bisschen familiärer und die sind da auf jeden Fall kulanter. Also ich bevorzuge auf jeden Fall die Challenge-Rennen. Aber ja, so die Marke Ironman, naja, also die hat keinen guten Ruf. Ja, das ist halt auch das Problem, Angebot und Nachfrage. Ja, solange die Dinge halt ständig ausverkauft sind nach ein paar Minuten, dann können sie die Preise auch ausdenken. Das ist doch vermutlich mit diesen, da wirst du dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser mit auskennen, ist doch vermutlich mit diesen ganzen Hindernisläufen, hier Strong Viking und wie sie alle heißen, doch auch so. Die Preise sind doch gerade auch ganz schön durch die Decke gegangen, oder? Im Verhältnis zu, wie es so aufkam. Ja, also die Preise sind schon richtig gepfeffert, sage ich jetzt mal. Also wenn du jetzt mal so siehst, letztes Jahr hatte ich einen Strongman in Oberndorf gemacht und da hast du viele, die halt diese Trifecta-Medaille wollten, beziehungsweise die drei Disziplinen an einem Wochenende und da wurde das nicht richtig kommuniziert und die Leute durften nicht mehr starten, aber haben 320 Euro dafür bezahlt, ne? Das für alle drei, ja. Ich meine, im Endeffekt, ich habe mich ja jetzt wieder angemeldet für den Sprint, für den Super in Duisburg und das hat mich jetzt auch 79 Euro wieder gekostet. Also diese Hindernisrennen sind auf jeden Fall teuer, richtig teuer. Aber das ist, sorry, dass ich dazwischen jetzt gehe, aber das ist nun Super, ist ein Rennen über 13 Kilometer. Ja, genau. Das, Das ist jetzt gut, aber nicht besonders lang. Da muss man natürlich dazu auch sagen, dieser Aufwand, das alles aufzubauen, die Hindernisse und die Strecke so weit zu sperren und so, das muss man ja auch ein bisschen noch mitbedenken. Ja. Das ist halt beim Ironman, sag ich jetzt mal, um wieder auf Triathlon zu kommen, ja auch so ein bisschen schwierig da, wenn du jetzt in Frankfurt nimmst, da wird das ja bis nach, von Frankfurt bis nach Friedberg oder Bad Vilbel, da ist das ja auch die Strecke größtenteils gesperrt. Das schon, aber weißt du, ich denke mir, den gibt es schon seit, seit 2001 oder 2002 und da lag die Startgebühr deutlich und noch nicht mal die Hälfte hat es gekostet wie jetzt und trotzdem hat man, weißt du, die Strecke sperren können und so weiter und Tatsache ist, dass die einfach viel mehr, es gibt ein Limit auf, ich glaube, 2000 oder 2500 Teilnehmer, aber für so viele Leute ist das Ding gar nicht ausgelegt. Die spekulieren einfach damit, dass da nicht alle kommen. Und das ist tatsächlich auch so. Ja, also wenn du dir Ergebnislisten anguckst, da hast du 1800, 1700, die das Rennen dann, oder noch weniger, die das Rennen bestritten haben. Aber kann man dich da nicht irgendwie umschreiben? Also wenn du jetzt nicht kannst oder so, dann dass du das auf mich überschreibst oder so? Nein, sowas geht schon mal gar nicht. Nein. Da auch nicht auch gegen Nachmeldegebühr oder sowas? Oder Ummeldegebühr? Nee. Also ich glaube, wenn du einmal angemeldet bist, dann war es das. Aber nagelt mich jetzt nicht fest. Das ist jetzt schon ein bisschen, schon ein paar Jährchen her und ich bin da jetzt nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Aber ich weiß, dass gerade Frankfurt ist, die sind da ziemlich rigoros, was das angeht. Und das ist, ich weiß nicht, ob das vom Rennen zu Rennen, gerade bei den Original-Ironman-Rennen, sage ich mal, jetzt unterschiedlich ist oder ob jetzt wirklich speziell Frankfurt da jetzt so krass vorgeht. Aber zum Beispiel Challenge, ich glaube, wenn du einen Attest mitbringst und so, da kriegst du da vielleicht schon irgendwie noch die Möglichkeit, nächstes Jahr dort zu starten. Aber ich weiß, dass das in Frankfurt nicht so ist. Und Geld siehst du auf keinen Fall wieder? Nein. Ja, das ist leider so. Deshalb, also reizt mich das jetzt auch überhaupt nicht. Ich habe meine drei Langdistanzen gemacht, das reicht mir, das ist zum einen, aber zum anderen hätte ich die nicht gemacht, dann hätte ich, also ich wäre wirklich nicht bereit, 600 Euro dahin zu blättern. Also auf keinen Fall. Und da ist noch nicht mal das Ende. Ne? Weil ich glaube, wenn man sich für so ein Ding anmeldet, dann will man das auch vernünftig finishen. Und dann sollte man auch, da sollte man wirklich so ein bisschen Geld in die Hand nehmen und vernünftiges Neoprenanzug holen und jetzt mal das Fahrrad entweder etwas aufpeppen, wenn man schon irgendwie einen Zeitfahrrahmen hat oder halt sich wirklich mal Neues holen, das schon. Also das, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, so viel Geld auszugeben, auf so eine Riesendistanz zu gehen und das jetzt irgendwie mit Minimal-Equipment zu machen. Ja. Das Wort zum Sonntag. Ja, um nochmal abschließend auf diese Materialfrage einzugehen, das, was mich interessieren würde, oder nee, weg von der Materialfrage, um nochmal zum Einstieg zum Triathlon, was mich interessieren würde, wenn jetzt, nehmen wir mal, wir hätten an, wir hätten da einen jungen, motivierten Läufer, Gießener. Der so im vielleicht sogar ein Gießener, man weiß nicht, das sind immer die unangenehmsten, aber vielleicht sind die zum Teil auch talentiert und munkelt. Aber man nimmt so einen jungen Burschen und stellt ihn dahin mit dem Schwerpunkt auf Laufen. Was würdet ihr ihm raten, wenn er sagt, er würde den Einstieg in den Triathlon wagen wollen? Was würdet ihr sagen, wie würde er am einfachsten den Einstieg schaffen? Also im August ist in Frankfurt City Triathlon. Da gibt's alle Distanzen und dann soll er sich überlegen, was er gerne machen würde. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall würde ich, wenn derjenige dann einfach lieber läuft, ja, würde ich ihn auch dann halt da den Schwerpunkt drauf lassen und dann soll er noch das Rad mit einbauen ins Training, vielleicht sogar nach dem Laufen nochmal eine Radrunde drehen oder so, ganz locker. Ja, und dann eins, zweimal ja, sagen wir mal insgesamt so viermal die Woche, im Monat mal auch mal das Schwimmen nochmal trainieren und dann halt eine Sprintdistanz zu machen. Ich denke, das wird schon dann reichen. Ja, ich glaube. Ich meine, das hängt davon ab, ne? Also will jemand jetzt einfach mal einen Triathlon ausprobieren und einfach mal just for fun einen machen. Ich sag mal, so wie jetzt zum Beispiel Niklas. Ich meine, der Niklas hat im Endeffekt alles richtig gemacht. Ist einfach hin mit seinem Material und hat das Ding ganz gut gefinisht. Wenn du jetzt sagst, da ist ein Läufer, der jetzt einfach schauen will, was ist drin, dann würde ich mich vielleicht mal ein Triathlon-Team anschließen, wenn es einen in der Stadt gibt. Und ich meine, also in der näheren Umgebung findet man irgendwo immer einen Triathlon-Verein. Oder zumindest ein Schwimmtrainer, weil das ist doch schon was wert, gerade am Anfang. Ne? Wenn man jetzt irgendwie nicht gerade jetzt irgendwie mit Schwimmen groß geworden ist oder so, dann hilft das ungemein, nimmt auch viel Angst weg. Also das ist so das größte Problem für viele Quereinsteiger, jetzt irgendwie das Schwimmen. Da haben auch viele irgendwie Angst vor und das wäre so das was ich jetzt sagen würde. Ja, ansonsten Radfahren kann man viel. Beim Radfahren heißt es immer, viel bringt viel. Das ist auch tatsächlich so. Die Verletzungsgefahr ist, wenn man nicht gerade stützt, relativ gering. Und beim Laufen würde ich vielleicht das Ganze mal auf auf jeden Fall eine Koppeleinheit ist sehr wichtig, weil die Beine nach dem Radfahren fühlen sich anders als jetzt frische Beine. Und so ein bisschen, wenn man sich jetzt so auf kürzere Distanzen jetzt irgendwie einschießen möchte, mal auch so ein bisschen die Schnelligkeit üben. Ja. Und dann einfach schauen, was so dabei rauskommt. Das klingt doch tatsächlich erstaunlich sinnvoll, gerade für meine Verhältnisse. Ach, wir reden doch über dich. Ja, ich lasse das mal so im Raum stehen. Der Raum, halt, der halt. Ja, also ich sag mal so, jeder hat irgendwann mal angefangen, ja, und ich finde auch nichts, dass da irgendwas gibt, vor was man Angst haben muss. Ich meine, das ist tatsächlich so, dass und das habe ich schon oft gehört bei Triathlon-Veranstaltungen, dass für manche ist das so eine Überwindung, für einen Triathlon anzumelden, weil eben die Schwimmangst so groß ist. Ich weiß nicht, Niklas, du warst ja in Hamburg und ich meine, da geht es ja, glaube ich, auch ganz gut zur Sache, gerade weil auch die Elite da ist und du hast das bestimmt gesehen, beim gerade Schwimmanfang, da geht schon ziemlich heftig zur Sache. Also ich kann mich an Veranstaltungen erinnern, da habe ich Schläge abgekriegt, da denkt man, man ist beim Boxen und nicht beim Schwimmen. Das ist schon nicht ohne. Ja, auf jeden Fall habe ich gesehen oder sieht man auch, wenn man das ja dann irgendwie im Fernsehen mal so Elite-Rennen oder Ironman habe ich auch schon geguckt, sieht man das natürlich, aber gerade wenn man Einsteigerinnen oder Einsteigern da so ein bisschen die Angst nehmen will, also bei meinem ersten Wettkampf, man reiht sich dann ja nicht ganz vorne ein, das wäre natürlich blöd, sich dann irgendwie an die erste Stelle zu stellen, aber ich meine, im Endeffekt bekommt man das, gerade wenn man das mal ausprobieren will, bekommt man das nicht mit. Und wenn man sich dann irgendwie steigert und irgendwann schneller schwimmen kann, dann vielleicht irgendwann. Aber ich denke mal, gerade so kurze Distanzen kann man einfach mal ausprobieren. Bei mir war am schlimmsten, dass das Wasser kalt war. Ich finde aber auch, dass wenn man da sowas mal ausprobieren oder beziehungsweise wenn man Interesse dran hat, sowas mal zu machen, dann sollte man das mal ausprobieren und dann sieht man ja, wie gefällt das einem. Ne? Gefällt es dir so sehr, dann kann man ja weiter sich auf irgendwas spezialisieren, wie jetzt auch mal jetzt mehr Radfahren oder auch mal, wie der Ali sagt, einen Schwimmtrainer nehmen oder so. Oder sagt man nach dem Triathlon, naja, so toll fand ich es jetzt nicht, hab's jetzt mal gemacht, aber das war's dann so. Wobei, das kann ich mir ja kaum vorstellen, dass das eine sagt. Also, ich meine, es ist schon ziemlich cool. Wie wir jetzt irgendwie anfangs drüber gesprochen haben, dass schon mal die Vorfreude auf die nächste Distanz, die ist da schon, das ist schon ein cooles Gefühl. Und jetzt irgendwie im Nachhinein ich meine, einen Triathlon gefinisht zu haben, also ich kann mich an meine ersten Triathlons erinnern, das war schon echt cool, also da ist schon sehr viel, ja, also wie soll ich sagen, Stolz ist vielleicht nicht das richtige Begriff, aber ja, ist schon sehr viel Freude und ich habe auf jeden Fall ganz schnell Blut geleckt und bin da ganz schnell jetzt irgendwie dabei geblieben. Ja, aber ich finde aber auch, wie du sagst, man ist schon stolz oder ja, so, wie soll ich sagen, also erfreut, wenn man das hinter sich gebracht hat, so, man hat das geschafft, ja, und ich glaube, das geht uns allen so, ob wir jetzt Marathon laufen oder Triathlon oder irgendwas anderes als Ziel nehmen, was wir überwinden wollen. Und wenn man das dann geschafft hat und wenn es halt nur eine Ausfahrt ist von Hamburg nach Berlin oder sowas, da hat man das gemacht und von Hamburg nach Lübeck war das. Ja, nee, ich habe jetzt einfach mal eine größere Strecke genommen. Also darauf lasse ich mich jetzt nicht festlegen. Schade. Das habe ich letztes Jahr gemacht, aber ich habe 4 Tage gebraucht. Also. Ja, aber ist auch cool, oder? Ich meine, im Endeffekt, hast du dir das vorgenommen? Oder bist du da zufällig vorbeigekommen? Nee, das hatte ich mir vorgenommen, als Urlaub einfach. Hatte mir eine Woche Urlaub genommen und wollte in Berlin jemanden besuchen und dann einfach jeden Tag gucken, wie weit man kommt. Aber halt mit dem alten Fahrrad, deswegen. Jetzt wird das vielleicht einen Tag schneller gehen. Ja, bestimmt. Ja, also ich finde sowas ja auch immer ganz cool. Ich zum Beispiel will jetzt, übrigens, ich höre euren Podcast immer beim Laufen und ihr fragt ja auch immer so bei eurem Podcast, wo wir euch hören. Ich mache euch immer nur an, wenn ich laufe, aber jetzt habe ich gemerkt, hin und wieder ist das nicht so fördernd, ja, wenn man dann auf einmal mitten im Berg runterläuft und dann anfangen muss zu lachen, weil keine Ahnung, irgendwas. Das kann ich aber nicht nachvollziehen, warum man bei unserem Podcast lacht tatsächlich. Also ich nehme das Ganze tatsächlich äußerst seriös. Ja, genau. Nee, also irgendwas war da mit dem Hamburg-Marathon, weiß ich noch. Da bin ich nämlich bergunter gelaufen und musste anhalten, weil ich gelacht habe. Ne. Oder ich glaub, wo ich es gedacht habe, war mit dem Laib Brot. Da war ich entsetzt. Ich war auch entsetzt, aber auch nur, weil ich das zugegeben habe. Das war viel schlimmer. Ja, das war auch gut. Ja, ja, also das macht schon Spaß, euch zuzuhören. Danke, danke. Das Kompliment, diesen Komplimentball, den kann ich tatsächlich nur zurückwerfen. Ich bin ja erst im Gegensatz zum Niklas relativ spät auf euren Podcast aufmerksam geworden und dadurch, dass ihr, danke an der Stelle, jetzt auch den Link repariert habt, kann ich jetzt auch von ganz von vorne anfangen. Habe jetzt immer mal wieder querbeet in Folgen reingehört, tatsächlich auch die mit Uwe fand ich sehr interessant. Er sei gegrüßt an dieser Stelle, auch wenn er mich wahrscheinlich nicht kennt. aber doch tatsächlich, ich mag eure Herangehensweise sehr und auch dadurch, dass der Fokus nicht fix auf einer Sportart liegt, sondern auch schwenkt und ich selber auch gar nicht in dem Triathlon-Thema und auch in diesem Thema dieser Strong-Viking-Läufe und sowas gar nicht drin bin, sehr interessant. Also auch an der Stelle ein großes Lob von mir. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke, danke. Wo du jetzt sagst, erste Folgen, dann denke ich mir auch, oh Mann, die ersten Folgen waren jetzt nicht so prickelnd. Ich hätte die am besten weglassen sollen. So. Naja, klar, das gehört dazu. Aber was ich eigentlich Niklas noch fragen wollte, wenn du jetzt einen Uwe ansprichst, der hat ja dieses Langzeitprojekt damals gehabt mit den 10 Starts. Gibt es sowas in Hamburg auch? Weißt du das? Nee, ich glaube nicht. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig an die Folge erinnern. Ich kann auch sein, dass ich die nicht gehört habe. Ja, es ging halt darum, dass er ja 10-mal gestartet ist in Frankfurt und jetzt halt seine ewige Startnummer hat. Also. Ja, okay. Ist mir nicht bekannt, nee. Okay. Sonst wäre vielleicht reizvoll für dich, wenn du schon 3-mal da gestartet bist, fehlen noch 7. Ja, aber ich habe beschlossen, Hamburg-Marathon ist für mich jetzt erstmal vorbei. Das liegt einerseits daran, dass ich, was ich bei uns im Podcast angesprochen habe, dass ich jetzt nach dem Berlin-Marathon erstmal auf die Bahn wechseln will und mal einfach ausprobieren will, 1-2 Jahre Marathon sein zu lassen und gucken, was auf kurzen Distanzen geht. Und aber auch abseits davon, auch wenn ich auf jeden Fall dann bald wieder Marathon laufen will, muss ich echt sagen, dass die Strecke nicht mehr so den Reiz hat, weil wenn man sie einfach 3-mal gelaufen ist, irgendwie, man kennt die Ecken, irgendwie möchte ich dann lieber das in neuen Städten mal machen und vielleicht auch mal ins Ausland gehen oder so und was Neues erleben. Kenne ich. Ja, nachvollziehbar. Ja, also ich bin im Marathon noch nie zweimal gelaufen. Ich habe jetzt zwar noch nicht so viele, aber in Köln fand ich jetzt zum Beispiel richtig geil, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Von der Stimmung auch her, das ist deutlich, deutlich besser als in Frankfurt. Und ja, Frankfurt. Oder Utrecht. Utrecht war fabelhaft. Gut, das weiß ich nicht. Aber Adi kann ja was über Rotterdam vielleicht erzählen. Nee, wisst ihr nicht. Ja, das ist ein rotes Tuch. Naja. Noch jemand was? Zum roten Tuch? Nee, also zu Rotterdam möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, ich weiß nicht. Triathlon haben wir, glaube ich, so ziemlich einiges angesprochen, vieles geklärt, hoffentlich euch auch ein bisschen Lust aufgeklärt. Ja, Hamburg Marathon, Quatsch, Hamburg Triathlon, sorry. Ja, ist vielleicht ein Thema. Also ich gucke mir das die Tage nochmal an und ich glaube, also was mich am meisten, oder worüber ich am meisten nachdenken muss, ist einfach das Startgeld. Ansonsten von der Distanz und so müsste das eigentlich klar gehen. Also kann sein, dass ich euch in den nächsten Tagen irgendwie nochmal anschreibe oder dass ich dann habe ich sicherlich auch noch einige Fragen, die dann einfach irgendwie darauf dabei aufkommen. Ich glaube nicht, dass ich mich besonders spezifisch darauf vorbereiten würde, weil Berlin-Marathon einfach für mich Hauptwettkampf ist dieses Jahr. Aber denke, dass wenn man ab und zu mal ein bisschen Rad fährt und hier und da mal schwimmen geht, dass das möglich sein sollte. Wahrscheinlich stimmt es nicht. Und ich schaufele gerade mein Verderben. Nee, aber ich finde das gar nicht so verkehrt, was du gesagt hast. Also wo du es jetzt so angesprochen hast, gesagt, und gut, wenn er jetzt wirklich den Schwerpunkt auf Berlin legt und das ist ja dann, der ist im Juli, hast du, glaube ich, gesagt, und der wäre im September und das fällt ja dann schon in die Vorbereitung. Dann würde ich halt versuchen, den Schwerpunkt ganz gezielt aufs Laufen zu legen und das Radfahren eher noch so, wie soll ich sagen, hinten dran zu hängen, dass man vielleicht nach dem Laufen nochmal eine Runde dreht oder so und das Schwimmen irgendwie versucht durchzubekommen. Weißt du, jetzt nicht. Ja, wobei wir reden da jetzt schon von 1,5 Kilometer Schwimmen. Das ist jetzt nicht wie jetzt Sprintdistanz, weil das kriegst du noch irgendwie rum. Aber 1500 Meter schwimmen, das kann sich schon ziehen. Das ist auf jeden Fall, also ich meine, das sind schon, ich rede jetzt nicht von der Elite, die jetzt irgendwie um die 15 Minuten schwimmt, aber ein guter Triathlet schwimmt irgendwie die 1500 so zwischen 20, 25. Aber wenn man jetzt irgendwie so nicht geübt ist oder so, dann kann man auch schon mal so das Doppelte brauchen für, und das ist dann schon wirklich lang, ne? Ja, also wenn ich schwimmen gehe hier so im Schwimmbad, dann sind das auch meistens so 1500 bis 2000. Also die Distanz kriege ich hin, aber es ist halt dann auch in der Regel Brustschwimmen und da werde ich, glaube ich, eher versuchen, das mal zumindest einen Teil der Distanz auf Kraulen umzulegen. Und ja, ist auch eine Methode, die viele anwenden, ne? Die Kraulen paar Züge und dann wechseln sie zum Brustschwimmen und dann wieder kraulen und das machen die dann halt so abwechselnd. Das sieht man auch schon des Öfteren beim Triathlon. Ja. Ja, ist auch eine Methode. Ja, ich meine, es beißt sich natürlich ein bisschen, aber so just for fun, aber ich weiß nicht, vielleicht, ich meine, das ist jetzt für dich wahrscheinlich jetzt kein Anreiz, aber so die Sprintdistanz wird vielleicht besser. Weil, ja, also 1,5 schwimmen, 40 Radfahren, 10 laufen, das ist schon ein bisschen. Also mal so ganz, ganz unverbindlich gesprochen, es würde mich ja auch reizen. Ich habe ja schon in der letzten Folge zum Adi gesagt, dass ich auch wieder Bock habe, mal einen zu machen. Aber dafür kommt halt der Hamburger doch ein bisschen zu früh, weil das ist ein Wochenende nach dem Super in Duisburg. Da wird sich das ein bisschen beißen, denke ich. Aber nächstes Jahr. Wollen wir antreten, Wechselzone gegen Laufen, liebe Erdnussbutter? Können wir mal sonst auch. Das können wir gerne machen. Aber ich mache mir keine Sorgen, da der Daniel da schon von seinen Schwimmkünsten erzählt hat. Bin nicht da. Also ganz ehrlich, mit einem attraktiven Poolboy kriege ich alles hin. Dann stelle ich dir einen unattraktiven dahin. Na, fies. Naja, gut, okay, also ich meine, wir haben so ziemlich, ja, wie gesagt, viele Fragen jetzt irgendwie geklärt diesbezüglich. Haben wir was vergessen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich an meiner Stelle nicht mehr. Ich kann nur resümieren. Auf der einen Seite habt ihr mir ein bisschen die Angst vom Triathlon genommen, auf der anderen Seite habt ihr mir eine neue Angst geschaffen, denn wenn ich das wirklich irgendwann ausprobiere und ich merke, das gefällt mir, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Dann bin ich ja, kann ich mir A, erst, falls ich irgendwann mal einen Ironman mache, einen Kredit aufnehmen und nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber tatsächlich doch so einige Fragezeichen in meinem nebulösen Hirn sind dann doch verschwunden. Ja, ich denke nicht, dass du Angst haben musst, da du ja sowieso ein geübter Läufer bist, hast du da, denke ich, sowieso keine Probleme. Sag ich jetzt mal Sprint sowieso nicht, aber mit ein bisschen Übung, vielleicht beim Schwimmen auch eine olympische Distanz, definitiv, da mache ich mir persönlich keine Sorgen um dich. Was das Zweite betrifft, kann ich dir, glaube ich, versprechen, dass du Spaß dran finden wirst. Ja, das ist wirklich sehr ansteckend. Ja. Oder, das Niklas, was sagst du dazu? Es ist tatsächlich ansteckend, ja, es ist... Ja. Ja, aber leider auch nicht ganz billig, ne? weil man ist dann ganz schnell dabei, irgendwie einen Sprint zu machen, dann macht man hier und da mal eine olympische Distanz und dann möchte man sich ausprobieren, ne, auf den längeren Sachen und wie gesagt, ne, wie wir es besprochen haben, und dann sollte man schon irgendwie ein bisschen Geld investieren. Wenn man allerdings sagt, nee, das juckt mich gar nicht und so, dann okay, dann ist das alles sehr entschwinglich. Aber ich möchte auch noch was dazu sagen, und zwar möchte ich so einen kleinen Samen in euren Kopf pflanzen, und zwar geht der Samen so: Stellt euch mal vor, ihr macht eine olympische Distanz und ihr seht, dass ihr richtige Cracks drin seid. Gerade du, Daniel, du weißt es ja noch nicht. Vielleicht bist du richtig, richtig gut da drinne. Und dir besteht eine große Karriere vor und du weißt es ja noch gar nicht. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, also das Laufen wahrscheinlich dann meine Königsdisziplin wäre, das könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass ich nicht gleich vom Fahrrad falle auch, aber das Problem wäre halt, wie schon angesprochen, die anderen beiden Disziplinen erstmal zu erreichen, lebend im Idealfall, auch ohne blaue Augen und ohne Schussverletzung aus dem Wasser zu kommen. Nee, weißt du, was der Trick dabei ist? Du musst einfach vorne wegschwimmen, dann kriegst du auch keine Schläge ab. Das ist doch wie beim Laufen. Ja, wie damals in der Schule. Naja, aber wie gesagt, wenn wir uns ein paar Mal in Polheim treffen, dann verlierst du auch da die Angst und dann sollte das schon gehen. Ja, und wie gesagt, also auf das Angebot werde ich definitiv zurückkommen, in der Hoffnung, dass ich dann tatsächlich da ein bisschen Blut leck. Da will ich nicht zu viel versprechen, aber wenn du das mental aushältst, einen absolut ungekonnten Schwimmer wie mich ein bisschen durchs Becken zu scheuchen. Kein Problem. Da sehr gerne. Hatte ich schon ein paar von. Also daher. Hey, was soll das heißen? Ich meine jetzt nicht dich. Ja, weiß ich doch. Alles gut. Alles klar. Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, für dass ihr zu uns mal vorbeigekommen seid, virtuell, in unserem Wechselzone-Podcast. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, danke, dass ihr für die Einladung vorbeigekommen seid in die Wechselzone mit eurer Erdnussbutter, die war sehr lecker, es hat Spaß gemacht. Ja. Und vielleicht wiederholen wir das mal an irgendwann Ende des Jahres und wer weiß, vielleicht habt ihr dann doch irgendwie einen Triathlon in der Tasche. Genau. Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss mich auch bei euch bedanken. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und dass ihr so geduldig auf die teils tölpelhaften Fragen meinerseits eingegangen seid. Das zeigt von sehr viel Ausdauer und Sportsgeist. Ich denke, Ausdauer haben wir doch alle hier genug. Aber ich finde, es gibt ja auch gar keine dummen Fragen. Also. Genau, nur dumme Antworten. Ja, danke auch noch von mir nochmal. Hat echt Spaß gemacht. Mal gucken, welche Veranstaltung ihr uns nächstes Mal empfiehlt oder was für Samen ihr uns dann in den Kopf setzt. wie gesagt, kann sein, dass ich nochmal mit ein paar Fragen irgendwie, falls ich mich da wirklich anmelden sollte, auf euch zukommen werde. Sehr gerne, da machen wir mehrere Sonderepisoden hier. Genau, das nächste Mal zum Thema Hindernisrennen. Mal gucken, ob ich dann Zeit habe. Natürlich, bei dir in Hamburg gibt es den Urbathlon. Oh ja, ich habe von einigen gehört, die mitgemacht haben, aber das reizt mich noch weniger. Also das, nee. Ich sehe, ihr wart nie beim Bund. Nee, ich habe mich ausmustern lassen. Auch kaum vorstellbar, aber damals hat man mir nicht zugetraut, dass ich 3 Meter halbwegs koordiniert geradeaus laufen kann. Und hab da schön die, wie hieß es, T5 oder sowas mitgekriegt. War das Aquajogging oder was? Nee, ich sollte Kniebeugen machen, hatte noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen und das hat ganz furchtbar geknackt und hatte gesagt, hören Sie auf. Na gut, Jungs, ich würde sagen, wir verabschieden uns mal in den Feierabend. Genau. Ja. Macht den Anfang. Ciao, ciao. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Bis demnächst. Horrido. Ciao. Ciao.